Telekom Fernsprecher Obernstraße 125, Ecke Gräfestraße. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Handy and Fun Call and Chat Laden mit Internetcafé und allem Pipapo, an denen auch ein Kiosk angeschlossen ist, in den sich Leute hineinbewegen, um dort Becks Bier oder Wasser zu kaufen. Ansonsten in der weiteren engeren Umgebung dieses Doppelfernsprechers befindet sich ein Dreifach-Kaugummi-Automat mit, ja, einmal es sind überhaupt keine Kaugummis drin. Das sieht so aus wie so durchsichtige Kinderüberraschungseier mit irgendwelchem Spielzeug drin. Und hier steht, Knopf bitte nach rechts durchdrehen, Einwurf 1 Euro. Man kann also hier im Kaugummiautomat Spielzeug ziehen. Ansonsten hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.